Kundgabe 611. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.10.1938. Erdenbestimmung, geistiges Erleben, Gebet und Wille. Es hat der Mensch auf Erden nur eine Bestimmung. Doch diese ist so wichtig, dass der Mensch nicht nachlässig werden darf und nur dem leben soll, was dieser Bestimmung entspricht. Nichts ist unwichtig, was im Gebiete des Geistigen liegt. Denn nur durch das geistige Erleben kann er das erreichen, wozu er auf Erden ist. Das Hineinstellen in Irdisches, völlig getrennt vom Geistigen, muss ihn erst suchen lassen, und der Geist aus Gott, der in ihm wohnt, wird ihn auch stets drängen, sich geistig zu betätigen. Doch der Mensch muss Kraft seines freien Willens seine Zustimmung geben. Dann erst kann sich der Geist lösen aus seiner Hülle und seinem letzten Ziel, der Vereinigung mit Gott, nachgehen. Und dies ist die eigentliche Erdenarbeit des Menschen, dass er, obwohl gebunden an die Materie, freiwillig die Verbindung löst und stattdessen die engste Verbindung mit dem Geist Gottes sucht. Wie sich der Geist ehemals löste von seinem Schöpfer in dem Verlangen, zu herrschen und alle Macht an sich zu reißen, so soll nun in aller Demut und Liebe zum Vater des Alls derselbe Weg zurückgegangen werden. Es soll die Seele heimfinden ins Vaterhaus, und darum ward ihr das Leben auf Erden gegeben. Um aber einer solchen Aufgabe nachkommen zu können, ist die Kraft des Menschen zu gering, denn das die Seele umgebende und in Bann haltende ist ebenfalls eine Macht, die sich der göttlichen Macht entgegenstellt. So muss nun die göttliche Macht als Beistand angerufen werden, auf dass sie Kraft spende im Kampf wider die feindliche Gewalt. Und diese geht darauf in unerschöpflichem Maß dem Erdenkind zu. Deshalb ist das Gebet zum himmlischen Vater das erste und wichtigste, ohne dass ihr niemals den Weg nach oben finden könnt. Es ist die Waffe im Kampf, eure Kraft und eure Stärke. Und bedienet ihr euch fleißig des Gebetes, so könnet ihr auch niemals unterliegen, denn es werden euch nun auch alle anderen Hilfsmittel angeboten. Ihr werdet aufmerksam gemacht, wie ihr leicht und schnell euch lösen könnt aus der Gewalt, die euch noch in Banden hält. Ihr braucht nur immer beten und wollen. Und der Beistand wird euch so augenscheinlich gewährt, indem ihr hingewiesen werdet auf eure Aufgabe und auf den Weg, wie ihr die ewige Heimat erreichen könnt. Dem Geistigen in euch muss allein nur Beachtung geschenkt und mit vollem Willen von der Materie, den Freuden und Verlockungen der Welt, Abstand genommen werden. So geht der Mensch seiner wahren Bestimmung auf Erden nach und kann unendlich Großes und Wertvolles erreichen. Die Wiedervereinigung mit dem Geist Gottes, von dem er sich in falscher Erkenntnis getrennt hat. So lasset euch zur Mahnung dienen, dass ihr nie des Gebetes vergesst, sondern euch täglich und stündlich im Geist zu eurem Vater wendet, auf dass er euch mit Kraft und Gnade versehe, eurer Bestimmung auf Erden nachkommen zu können. Amen.